Kapitel 04. Der böse Molotow und der gute Litvinow Hitler bereitet sich auf den Krieg vor. Ein Schlag gegen den Westen könnte in mehr oder weniger naher Zukunft nur unter der Voraussetzung eines Militärbündnisses zwischen dem faschistischen Deutschland und Stalin realisiert werden. Aber nur der verwegenste Teil der russischen weißen Emigration kann an die Möglichkeit einer derartigen Absurdität denken oder versuchen, andere damit zu schrecken. L. Trotzki, Juli 1933, Bulletin der Opposition Nummer 35, S15, 1. Um einen Zweiten Weltkrieg ausbrechen zu lassen, musste Stalin das scheinbar Unmögliche tun, einen Vertrag mit Hitler schließen und diesem damit freie Hand geben. Stalin gab Hitler freie Hand. Er tat es nicht persönlich. Für derlei Geschäfte hatte Stalin einen Stellvertreter. Dieser hieß Molotow. In der stalinschen Machtpyramide nahm Molotow fest und dauerhaft den zweiten Platz unmittelbar hinter Stalin ein. Zu jener Zeit wurden Personen in führenden Stellungen bei offiziellen Anlässen und in der Presse nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern entsprechend der von ihnen eingenommenen Position im Machtgefüge des Systems aufgeführt. Die Liste der führenden Persönlichkeiten war ein Barometer von äußerster Präzision, irgendein Versehen und schon wird der Mann an das Ende der Liste geschoben oder gar überhaupt aus dem kommunistischen Olymp verbannt, und ab geht es in Richtung unterirdische Labyrinthe des Moskauer Untersuchungsgefängnisses, der Lupirichanka. Das blutige 53-Gerangel um die Macht schlug gleichsam über viele Jahre hinweg einen Bogen um den ersten und den zweiten Platz in dieser Hierarchie, die fest in Stalins und Molotows Händen waren. Der Kampf ging um den dritten, den vierten und alle nachfolgenden Plätze. Die Listen der Funktionäre tauchten beinahe jede Woche auf, da findet in Anwesenheit der führenden Köpfe eine Parade statt, und die Liste mit ihren Namen wird veröffentlicht, ein paar Tage darauf gibt es einen Empfang, und abermals wird die Liste der Teilnehmer abgedruckt und so weiter. Ich habe einmal 100 Listen der führenden Persönlichkeiten in der zeitlichen Abfolge ihres Erscheinens in der Presse zusammengestellt. Dann ließ ich auf dem Bildschirm des Computers die Listen durchlaufen, und ein erstaunliches Kaleidoskop kam dabei heraus: Stalin und Molotow verharren unbeweglich, aber alle anderen, die auf der Liste folgen, liefern sich eine permanente wüste Balgerei. Die Führer des Proletariats hüpfen und springen über die Stufen zur Macht, gerade so wie die Teufel im Reigen. Von Position 7 auf Nummer 3, von Platz 3 auf Platz 5, vom 5. auf den 8. Rang, von dort geht es dann wieder hinauf, und ebenso eilends verschwinden sie, um überhaupt nicht mehr auf der Liste aufzutauchen. Man gewinnt den Eindruck, dass irgendeine starke Hand die Karten mischt, auch Stan huscht vorbei und Malenko und Kaganovic, Jeschow ist untergegangen, und Beria taucht auf, dann verschwindet noch einer, und jetzt hat Khrushchev alle verjagt, dann wird er vertrieben, anschließend liegen Vesname Essenschi, Bulgarin, Mikoyan miteinander im Clinch. Das wilde Treiben wird dem Betrachter noch eindringlicher bewusst, wenn er den Säbeltanz dazu auf volle Lautstärke dreht. An der Spitze der Macht allerdings, dort wo Stalin und Molotow thronen, herrschen Ruhe und Stabilität. 2. Die Verteilung der Pflichten zwischen Stalin und Molotow war so geregelt wie die Aufgaben des Vorgesetzten und seines Unterergeführten in einem Ermittlungsgespann des NKWD. Zunächst liegt das Verhör in den Händen des jüngeren Ermittlungsführers, der ohne viel überflüssige Worte den Untersuchungsgefangenen mit der Peitsche traktiert, bis die Haut sich in Fetzen löst, der ihm die Zähne ausschlägt, der den Gummiknüppel auf Leber, Nieren und alles, was sonst noch da drinnen steckt, niedersausen lässt. Dann endet sein Arbeitstag, er geht, und das Verhör wird von seinem vorgesetzten Ermittlungsführer fortgesetzt. Der ist gut, mitfühlend, sogar freundlich und nimmt erstaunt zur Kenntnis, dass innerhalb dieser Wende in seiner Abwesenheit ein anderer die sozialistische Gesetzlichkeit missachtet hat. Er verspricht, der Sache nachzugehen. Und der Untersuchungsgefangene, der nun Güte und Anteilnahme erlebt, erzählt bereitwillig, was man ihm angetan hat. Doch dann taucht wieder der vorherige Ermittlungsführer auf. Im Tandem Stalin-Molotow spielte Molotow die Rolle des untergebenen Ermittlungsführers und Stalin die des Chefs. Betrachten wir Stalins Reden an der Schwelle des Terrors, auf seinem Höhepunkt und hinterher. Stoßen wir auf wütendes Gebrüll, die Forderung nach Blut und Skalpen. Mitnichten. Wir finden etwas ganz anderes. Man spricht von Repressalien gegen die Opposition. Was die Repressalien anbelangt, so bin ich entschieden dagegen. Das sagte Stalin am 19. November 1924 auf dem Plenum der kommunistischen Fraktion des Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjetunion. Werke, BD 6, S 357, oder ein anderes Zitat: Ihr wollt das Blut des Genossen Bucharin. Wir werden es euch nicht geben. Auch das sagt Stalin, und zwar auf dem 14. Parteikongress 1926, stenografische Mitschrift des Rechenschaftsberichts auf dem 14. Parteikongress. Moskau 1926, S 508. Diese Passage ist in der Werkausgabe BD 7, S 284 GI strichen. Irgendwelche böswilligen Menschen wollen das Blut von Bucharin sehen, aber der gute Stalin rettet den Genossen Bucharin vor den blutrünstigen Ungeheuern. Wie gütig ist doch dieser Ober-STI-Ermittlungsführer. Ich weiß nicht, welche Ungeheuer nach Bucharins Blut lechzten, aber erschossen wurde er jedenfalls auf Stalins Befehl. 55 Die Rollenverteilung zwischen Stalin und Molotow wurde nicht nur in der Innenpolitik eingehalten, sie galt auch in der Außenpolitik. Auf internationalen Konferenzen stellt Molotow die Forderungen, beharrt auf ihnen, verleiht ihnen Nachdruck. Sämtliche Forderungen kommen von Molotow, alle Zugeständnisse vom gutherzigen Stalin. Man nahm es für bare Münze, westliche Diplomaten glaubten, dass alles böse Molotows Werk sei, gäbe es diesen Falken nicht, stünde alles bestens. Kaum einer hatte begriffen, dass im Falle eines plötzlichen Ablebens Molotows etwa vor der Jalta-Konferenz Stalin zwar lange bekümmert gewesen wäre, doch anschließend wieder nur einen neuen ihm unterstellten Ermittlungsführer auf den frei gewordenen Posten berufen hätte. Dritter vor dem Krieg hatte Stalin das Land drei Etappen schwerer Prüfungen unterworfen, der Industrialisierung, der Kollektivierung und der großen Säuberung. Jedes Mal war Stalins Rolle die eines über allem thronenden Wesens gewesen, das aus unzugänglicher Höhe die Vorgänge überschaut, während Molotow, der seit 1930 zu allem anderen auch noch Regierungschef war, die täglichen unmittelbaren Führungsaufgaben wahrnahm. Stalin hatte die Leitung des Ganzen, Molotow dort. Wo im gegebenen Augenblick die wichtigsten Geschehnisse abliefen, so wie auch in einem Krieg die Pflichten aufgeteilt sind, der Befehlshaber hat die Kontrolle über sämtliche Truppen, während sein erster Stellvertreter von Nebenaufgaben abgezogen wird, um die Führung jener Einheiten zu übernehmen, denen die jeweils wichtigste Aufgabe zugefallen ist. Der Plan zur Industrialisierung war vom Parteikongress aufgrund von Molotows Bericht angenommen worden, im Falle eines Misserfolges traf Stalin nicht die Verantwortung dafür. Die Kollektivierung wurde von der Dorfkommission im Politbüro gelenkt, an deren Spitze ebenfalls Molotow stand. Für die schwindelerregenden Erfolge, siehe I. Stalin, vom Erfolgstaumel befallen. Pravda, 2. 56. März 1930, Werke, BD 12, S 191 bis 199, trug Stalin allerdings auch keine Verantwortung. Man muss dem obersten Ermittlungsführer zubilligen, er war darauf bedacht, dass an dem untergebenen Ermittlungsführer nicht allzu viel Dreck hängen blieb. Dies geschah nur im äußersten Notfall. Wenn es sich irgendwie arrangieren ließ, wurde die Verantwortung den niedrigeren Ebenen des Machtapparates zugeschoben. Die Schuld für die Ausschreitungen bei der Kollektivierung wurde auf einige Funktionäre auf Kreisebene abgewälzt. I. Stalin, Antwort an die Genossen Kolchosbauern. Pravda, 3. April 1930, Werke, BD 12, S 202 bis 228, Völlig unbestritten ist Molotows Anteil an der großen Säuberung. Schon rein formal gesehen war Jeschau lediglich einer der Volkskommissare in Molotows Regierung. Blickt man hinter die Kulissen der Säuberung, dann ist Molotows Rolle in einer Reihe von Fällen durchaus derjenigen Stalins vergleichbar. Marschall der Sowjetunion G.K. Schukow beschrieb Molotow als einen starken Menschen, der zu seinen Prinzipien stand, keine Rücksicht auf irgendwelche persönlichen Überlegungen nahm, extrem starrsinnig, von extremer Härte, ganz bewusst ein Gefolgsmann Stalins, den er in dessen härtesten Maßnahmen unterstützte, unter anderem auch in den Jahren 1937 bis 1938, weil dies seinen eigenen Ansichten entsprach. Er folgte Stalin aus Überzeugung, während Malenko und Kaganowitsch darauf ihre Karriere aufbauten. Militärhistorische Zeitschrift 1987, Nummer 9, S 49, dann war die große Säuberung abgeschlossen. Die Schuld wurde auf Jeschau geschoben, Jeschau selbst liquidiert und die Säuberung nach ihm als Jeschuzeit bezeichnet. Molotow war dabei sauber geblieben und Stalin erst recht. Die drei Etappen sind geschafft, ihr Ergebnis ist die Unterwerfung des Landes unter Stalin, Armee, NKWD, Schriftsteller und Historiker, Bauern und Musiker, Generale, Geologen, Diplomaten, jeder und alles steht unter Kontrolle. Die Landwirtschaft ist in den Händen der Partei, hol dir aus den Dörfern, was du brauchst, zu einem Preis, den der Kreml diktiert und notfalls auch umsonst, die Industrie produziert, die Armee ist 57 gefügig, der NKWD-Apparat ist gesäubert und zur Erfüllung neuer Aufgaben bereit. Wie soll es weitergehen? Die dritte Etappe, die große Säuberung, ist Ende 1938 abgeschlossen. Das Land tritt in eine neue Etappe ein. Was führt Stalin jetzt im Sinn? In welche Richtung will er die Kräfte des Landes lenken? Die Hauptrichtung zu erkennen ist nicht schwer. Man braucht nur zu beachten, welche Aufgabe Molotow von Stalin gestellt wurde. Im Mai 1939 ernennt Stalin Molotow zum Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten unter Beibehaltung seines Amtes als Regierungschef. Vierter Mann sollte meinen. Nach der großen Säuberung stünde der zweite Platz dem Chefideologen zu oder dem Oberinquisitor oder doch zumindest dem Chefplaner. Aber nein, an zweiter Stelle steht der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten. Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Im Laufe von Industrialisierung, Kollektivierung und großer Säuberung haben die Kommunisten Gleichheit und Brüderlichkeit im eigenen Lande hergestellt, und jetzt ist ihr Blick auf die Nachbarn gerichtet. Auch den Nachbarn muss ein glückliches Leben bereitet werden. Darin liegt der Sinn dieser neuen Etappe und der Sinn von Molotows neuer Funktion. Man wird fragen, warum Stalin, falls er in der Tat den großen Befreiungskrieg vorbereitete, Molotow auf die Außenpolitik ansetzte. Logisch wäre für Molotow doch ein Platz an der Spitze der Armee oder der Rüstungsindustrie gewesen. Den Einwand lasse ich nicht gelten. Stalin handelte richtig. Krieg ist nur eines der Instrumente der Außenpolitik. Kriege werden vor allem auf dem Felde der Politik gewonnen. Man muss nur gute, zuverlässige, reiche, mächtige und freigebige Verbündete finden, man muss nur die Verbündeten in eine Lage manövrieren, die sie willens macht, in jeder beliebigen Situation zu helfen, ganz gleich, ob mit ihnen ein entsprechender Vertrag 58 unterzeichnet worden ist. Man muss nur sich selbst so darzustellen wissen, dass alle überzeugt sind, die Sowjetunion fürchte sich vor allen, sie sei ein unschuldiges Opfer, die Sowjetunion wolle den Frieden und nichts weiter als das, und wenn die Sowjetunion fremde Territorien erobere, wenn sowjetische Tschekisten Tausende von Menschen erschüssen, so geschehe das im Interesse des Fortschritts. Die Diplomatie muss so funktionieren, dass Stalin zwar einen Vertrag mit Hitler unterzeichnet, aber jedermann Hitler für den Aggressor und Eroberer hält, Stalin dagegen für ein Opfer, dass jedermann glaubt, Stalin habe sich zu diesem Schritt gezwungen gesehen, ihm sei kein anderer Ausweg geblieben. Haben die Diplomaten erst gewonnen, brauchen die Generale die Sache nur noch zu Ende zu führen. Wenn aber die Diplomaten verlieren, wenn die Welt in einem Land nur den Aggressor sieht, der darauf erpicht ist, seine Nachbarn zu unterwerfen, dann stehen den Generalen dieses Landes harte Zeiten bevor. Molotow erwies sich als hervorragender Diplomat. Die gestellte Aufgabe erfüllte er, an der politischen Front war er der Sieger. Ohne Sieg an der politischen Front ist ein Sieg auf dem Schlachtfeld entweder unmöglich oder nutzlos. Hitler hatte im Bereich der großen Politik schon verloren, noch ehe die Kanonen sprachen. Er hätte seine Konzentrationslager nicht verstecken, sondern der ganzen Welt herzeigen müssen, und zwar mit der Erklärung, sie seien um des Fortschritts willen da. Er hätte die Nachbarländer erobern können, doch diese Aktionen so darstellen müssen, als sei dies eine harte Notwendigkeit gewesen, wir hätten es lieber nicht getan, aber wir waren dazu gezwungen. Er hätte sich Bundesgenossen auf der anderen Seite des Ozeans suchen müssen, reiche, mächtige und freigebige Verbündete. Und obendrein hätte er eine Komödie aufführen müssen, in der er, Hitler, als der liebe und gute Mensch auftrat, und wenn alles nur nach ihm gegangen wäre. Schlimm, dass an seiner Seite so ein halsstarriger, übler Bursche wie Ribbentrop stand. 59 In der großen Politik hätten Hitler und Ribbentrop von Stalin und Molotow lernen müssen. 5. Kommt die Rede auf die Ernennung Wjatscheslaw Molotows zum Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, dann stellt sich unweigerlich die Erinnerung an seinen Vorgänger Maxim Maximowitsch Litwinow ein. Man ist gewöhnt, Litwinow Gutes nachzusagen, seine Politik wird mit Wohlwollen bedacht, ein guter Mensch war dieser Litwinow, von ganzem Herzen dem Westen zugewandt, er wollte den Frieden, suchte die Annäherung, unternahm alles Mögliche. Aber dann tauchte der böse Molotow auf und betrieb seine Politik der Annäherung an Hitler. Er war es, dieser böse Molotow, der alles verdarb. Oberflächlich gesehen ist das richtig. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es eine Litwinows CHE-Politik im eigentlichen Sinn gar nicht gab und auch nicht geben konnte. Litwinow war ein Volkskommissar unter anderem in der Regierung Molotow, und er betrieb nicht seine eigene Politik, sondern die Molotows oder, genauer gesagt, Stalins Politik. Litwinow trat nicht im eigenen Namen auf, sondern namens der Sowjetregierung, an deren Spitze Molotow stand. In Wirklichkeit wurde die Außenpolitik nicht von der Regierung bestimmt, sondern durch Beschlüsse des Politbüros. Die führenden Köpfe des Politbüros aber waren Stalin und Molotow. Litwinow war weder Mitglied noch Kandidat des Politbüros, weshalb er auch zu Entscheidungen in außenpolitischen Fragen keinen Zugang hatte. Seine Rolle bestand in der Ausführung von Weisungen, die er von Stalin und Molotow erhielt. Es fällt auch schwer, einer Interpretation beizupflichten, die Molotow plötzlich auf der internationalen Bühne anstelle von Litwinow auftreten lässt. Nein, Molotow hatte stets auf dieser Bühne gestanden, nur hatte man ihn vom Zuschauerraum aus nicht sehen können, er befand sich ein wenig weiter oben, dort, wo im 60-Puppentheater der Puppenspieler steht, der die Fäden zieht und die Texte spricht, die man im Zuschauerraum als Reden der Puppen aufnimmt. Molotow hatte stets über Litwinow gestanden, zum einen als mächtiges Mitglied des Politbüros, zum anderen auch als Regierungschef über seinem Minister und als erster Stellvertreter des Chefmechanikers für den Fleischwolf. Hätte Litwinow gewagt, auch nur einen Schritt von den Weisungen Stalins bzw. Molotows abzuweichen, wäre er dort gelandet, wohin viele seiner Kollegen unter den Diplomaten verschwanden. Litwinow selbst hat niemals eine selbstständige Politik reflektiert und stets fügsame Ergebenheit gegenüber Stalin und Molotow bekundet. Stalin, Molotow, Jeschau, Beria haben Millionen Menschen zu Komplizen ihrer Verbrechen gemacht. Vor jeder Verhaftung wandten sich die NKWD-Organe an die Vorgesetzten der Betroffenen mit der Anfrage, ob die Verhaftung angebracht sei. So war zum Beispiel für die Verhaftung eines Wissenschaftlers die Zustimmung der obersten Leitung der Akademie der Wissenschaften erforderlich, für die Verhaftung eines Schriftstellers musste die Zustimmung der Führung des Schriftstellerverbandes vorliegen, für die Verhaftung eines Diplomaten wurde die Zustimmung des Volkskommissars für auswärtige Angelegenheiten Litvinau eingeholt. 1937/38 wurden mehrere Stellvertreter Litvinaus erschossen, die Botschafter der Sowjetunion in Japan, in Polen, in der Türkei, in Frankreich, in der Mongolei, in China, Rumänien, Norwegen, Finnland und hunderte von rangniedrigeren Diplomaten. In jedem einzelnen Fall hatte Litvinau zugestimmt, dass der Betreffende ein Volksfeind sei, dass er den Tod verdiene. Und er hatte es mit seiner Unterschrift bestätigt. Man könnte mir entgegnen, Litvinau habe keine andere Wahl gehabt. Das trifft nicht zu. Es gab Menschen, die nicht nur ihre Unterschrift verweigerten, sondern darüber hinaus offen ihre Stimme gegen den Terror erhoben. Zum Beispiel schrieben 1938 D.G. Pavlo, später Armeegeneral, und G.I. Kulik, später Marschall der Sowjetunion, Stalin einen Brief, in dem sie gegen den Terror protestierten. Litvinau schrieb solche Briefe nicht, stattdessen 61 unterschrieb er fügsam die Anforderungen des NKWD zur Verhaftung und Liquidierung seiner Kollegen und Untergebenen. Litvinau war von Molotow nicht ohne Grund ausgewählt und vorgeschoben worden. Während sich die Ukraine infolge der von Stalin und Molotow organisierten Hungersnot in Todeskrämpfen wand, war die wohlgenährte Physiognomie Litvinaus der beste Beweis dafür, dass nicht alle Menschen in der Sowjetunion hungerten. Als Stalin und Molotow nach der Plünderung des eigenen Landes in den Ländern des Westens militärische Technologie kauften, brauchte man entsprechende Beziehungen sowohl zu Amerika als auch zu England und Frankreich. Durch Litvinau wurde das erreicht. Aber nicht weil Litvinau so sehr darauf bedacht war, gestalteten sich die Beziehungen zum Westen so wunderbar, sondern weil Stalin und Molotow die westliche Technologie dringend brauchten. Im Übrigen waren auch die Kontakte zu Hitler nicht abgebrochen worden. Doch dann kam die Zeit, in der die Hilfe des Westens sich gegen den Westen richten sollte. Der nicht länger benötigte Litvinau erhielt den Laufpass. Jetzt trat aus den Kulissen der böse Molotow hervor und erklärte die Komödie für beendet, die Zeit der Abrechnung sei gekommen, anstelle der Komödie begann eine Tragödie. Doch damit ist die Geschichte des guten Litvinau noch nicht zu Ende. 1941, nach Hitlers Angriff, war man erneut auf die Hilfe des Westens angewiesen. Litvinau wurde aus der Versenkung geholt und zum Stellvertreter Molotows ernannt. Seine Aufgabe bestand darin, gute Beziehungen zu Großbritannien und den USA herzustellen und Hilfe anzufordern. Diese Aufgabe hat der gute Litvinau bewältigt.